Guten Morgen, guten Morgen and another good morning. Guten Morgen und nochmal guten Morgen. Verse 12. Vers 12. It's true that our freedom allows us to do anything. Es ist wahr, dass unsere Freiheit uns erlaubt, alles zu tun. What? Was? Paul says that we can't do these things and now he says our freedom allows us to do anything. Paul, are you confused? Paulus sagt, dass wir diese Dinge nicht tun können und jetzt sagt dass unsere Freiheit uns erlaubt, alles zu tun. Paulus, bist du verwirrt? I mean, he writes a letter fixing the things that they do wrong. Er schreibt einen Brief, in dem die Dinge anprangert, die Korinther falsch machen. And then he says, actually, we're free, we can do whatever we want. Dann sagt dass wir frei sind, wir können tun, was wir wollen. Look at this. Schau mal. I actually love this. I've been teaching and preaching this for, I don't know how many, 30 years, I don't know. Das gefällt mir wirklich. Ich lehre und predige das schon seit vielleicht 30 Jahren. Ich weiß es nicht. This actually has to do a lot with our heart. Das hat tatsächlich viel mit unserem Herzen zu tun. Look, Paul says, actually, you're afraid to do anything. Paulus sagt, wir sind frei, alles zu tun. But that doesn't mean that everything is good for you. Das heißt aber nicht, dass alles gut für uns ist. And then he goes like this. Dann sagt Folgendes. I'm free to do as I choose, but I choose to never be enslaved to anything. Ich bin frei zu tun, was ich will, aber ich habe entschieden, mich niemals von etwas versklaven zu lassen. Think, my friend. Überleg mal, mein Freund. Christians have always tried to get the victory through obeying the law. Christen haben schon immer versucht, den Sieg durch den Gehorsam gegenüber dem Gesetz zu erringen. Always. Immer. And they never have. Doch, das haben sie nie geschafft. So Paul is trying to explain to them that, listen to me, everything I told you, don't make the law. Paulus versucht ihnen also zu erklären, dass sie alles, was er ihnen gesagt hat, nicht zum Gesetz machen sollen. So why is this so important? Warum ist das so wichtig? It's so important because if you take what Paul said as a law, the law will empower sin, not give you freedom from sin. Es ist deshalb so wichtig, weil du das, was Paulus gesagt hat, als Gesetz verstehst, das Gesetz dich zur Sünde ermächtigt und dir keine Freiheit von der Sünde gibt. The Bible says those who live under the law, they always are slaves of sin. Die Bibel sagt, dass diejenigen, die unter dem Gesetz leben, immer Sklaven der Sünde sind. So Paul is saying, Paulus sagt, look, everything I told you to do, don't take it as a law. Schau, alles, was ich euch gesagt habe, nehmt es nicht als Gesetz. Don't do, I can't do or I can do. Sag nicht, ich darf nicht oder ich darf es tun. Say, what's good for me and what's not good for me. Frage dich, was ist gut für mich und was nicht? What would happen if we Christians would live like this? Was würde passieren, wenn wir Christen so leben würden? A good Christian must not watch this movie. It's too much violence in it. Ein guter Christ darf sich diesen Film nicht ansehen. Der beinhaltet zu viel Gewalt. Why don't we say, if I watch this movie, will this be good for me or will it not be good for me? Warum fragen wir nicht, wenn ich mir diesen Film ansehe, ist das gut für mich oder nicht? A good Christian must not go to this and that concert. Ein guter Christ darf nicht auf dieses und jenes Konzert gehen. Do you know, I remember I heard a guy who I considered an incredible man of God. Ich erinnere mich, wie ich jemandem zuhörte, den ich für einen unglaublichen Mann Gottes halte. And I've had the privilege to be a few times in a meeting where he actually preached. Ich hatte das Privileg, ein paar Mal in einer Versammlung zu sein, wo predigte. His name was David Wilkerson. Es war David Wilkerson. And I remember when David Wilkerson was asked the question, what music a Christian can watch, here is what he said. Ich erinnere mich, wie ihm die Frage gestellt wurde, welche Musik darf ein Christ hören? Er sagte Folgendes. He said, lock yourself into your prayer closet for an hour with Jesus. Schließe dich für eine Stunde mit Jesus in deinem Gebetsraum ein. And then turn on that music. Und schalte danach diese Musik ein. If you like it, if it feels good, listen to it. If it doesn't, don't. Wenn sie dir gefällt, wenn sie sich gut anfühlt, hör sie dir an. Wenn nicht, lass es bleiben. Great advice, huh, Daniel? Ein toller Ratschlag, nicht wahr, Daniel? Think about it. Denk darüber nach. We make everything a law and then we want. Wonder why we can't get victory. Wir machen alles zum Gesetz und wundern uns dann, dass wir keinen Sieg haben. But Paul understood that we live by what we know is good for our spiritual life or we leave what is not good for our spiritual life. Paulus hat verstanden, dass wir danach leben, was gut für unser geistliches Leben ist. Alles, was schlecht für unser geistliches Leben ist, lassen wir bleiben. And Paul understood something else. Paulus hat aber noch etwas anderes verstanden. He says, I'm free to do anything, but I made a choice. Er sagt, ich bin frei zu tun, was ich will, aber ich habe entschieden, that I will not be enslaved to anything. Mich niemals von etwas versklaven zu lassen. So look, schau. The question is always a really simple question. Die Frage ist immer sehr einfach. Are you a slave to the things that you like? Bist du ein Sklave der Dinge, die du magst? See, that's what he's teaching. Genau, das ist es, was er lehrt. Is it wrong to have a nice glass of wine? Ist es falsch, ein gutes Glas Wein zu trinken? No. Nein. Is it wrong to be a slave to a nice glass of wine? Yes. Ist es falsch, Sklave eines guten Glases Wein zu sein? Ja. Because we are slaves of Jesus. Denn wir sind Sklaven von Jesus. So if you would put this into the context of our normal everyday life, wenn du das in den Kontext unseres normalen Alltags stellen würdest, we would first of all stop judging one another. Würden wir als erstes aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen? Secondly, we would stop making everybody live by our standards. Zweitens würden wir aufhören, jeden zu zwingen, nach unseren eigenen Maßstäben zu leben. And of course, I'm not talking about sin. Dabei rede ich natürlich nicht von der Sünde. Thirdly, we would always ask ourselves the question, am I a slave or am I just enjoying that? Drittens würden wir uns immer die Frage stellen, bin ich ein Sklave oder genieße ich das nur? You know, you can sit down in the free time and play a little video game and have fun and relax. Du kannst dich in deiner Freizeit hinsetzen und ein kleines Videospiel spielen und Spaß haben und dich entspannen. Or you can be a slave to the video games. Genauso gut kannst du aber auch ein Sklave der Videospiele sein. I talked to a guy some years ago. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Mann gesprochen. And the guy says, it was in America in the Bible Belt where I used to live. Und zwar in Amerika im sogenannten Bibelgürtel, wo ich früher gelebt habe. And the guy said, you know, Reinhard, I'm kind of shocked. Der Mann sagte, weißt du, Reinhard, ich bin irgendwie schockiert. I mean, I watch your life and you are a real sincere Christian, amazing man of God. Ich beobachte dein Leben, du bist ein wirklich aufrichtiger Christ, ein erstaunlicher Mann Gottes. But then I realized you drink alcohol. Und dann stelle ich fest, dass du Alkohol trinkst. And then he said, dann sagte er, I drink beer secretly. Ich trinke heimlich Bier. I said, oh, you do? Ich sagte, ach wirklich? He says, yes, because Christians are not supposed to drink. Er sagte, ja, weil Christen nicht trinken sollen. He said to me, do you think it's okay to continue to drink? Er fragte mich, meinst du, es ist in Ordnung, weiterhin zu trinken? I had a belly feeling there's a deeper issue. Ich hatte so ein Gefühl im Bauch, dass es ein tieferes Problem gab. So I had a conversation. Also haben wir miteinander geredet. Do you know what I found out? Weißt du, was ich herausgefunden habe? He cannot go to sleep peacefully until he drinks beer before he goes to sleep. Er konnte nicht ruhig schlafen, wenn er nicht vor dem Schlafengehen Bier getrunken hatte. So I quoted this very verse to him. Also habe ich ihm als erstes Folgendes gesagt. I said, with me it's a matter of I'm enjoying something to drink, with you it's a matter that you've become a slave. Für mich geht es darum, dass ich einen Drink mit dir genieße, aber für dich geht es darum, dass du ein Sklave geworden bist. So you need to become free from that slavery. Also musst du dich von dieser Sklaverei befreien. You drink a beer if you want to. Dann kannst du ein Bier trinken, wenn du willst. See, ask yourself this question. Stell dir selbst diese Frage. Have I become a slave of anything, even if it's a good thing? Bin ich ein Sklave von etwas geworden, auch wenn es etwas Gutes ist? And if you're a slave, say Jesus, I don't want to be a slave no more. Wenn du ein Sklave bist, dann sage, Jesus, ich will kein Sklave mehr sein. Tomorrow we're going to talk a little bit more because so does Paul. Morgen werden wir noch ein bisschen mehr darüber reden. Das macht Paulus ja auch. See you guys. Bis dann, Leute.